Regierungssprecher Seibert dürften Kanzlerin Merkel und US-Präsident Obama übernächste Woche bei ihrem Treffen darüber sprechen. Laut Zeitungsberichten hat der Geheimdienst praktisch uneingeschränkten Zugriff auf Nutzerdaten von Google, Facebook und Co. Mit nacktem Oberkörper vor dem Kanzleramt. Die Polizei hat eine Protestaktion der Frauenrechtsgruppe Femen aufgelöst. Anlass des Protests: Bei einer Femen-Aktion in Tunesien waren Ende Mai eine Deutsche und zwei Französinnen festgenommen worden. Nächste Woche beginnt der Prozess gegen sie. Auf Sand ist und bleibt Rafael Nadal die Nummer 1. Der spanische Tennisprofi steht als erster Finalist der French Open fest. Selbst der erste der Weltrangliste, Novak Djokovic, konnte den Titelverteidiger nicht stoppen. Nach 5 Sätzen steht Nadal im Endspiel von Paris. Dort erwartet ihn am Sonntag entweder Landsmann David Ferrer oder der französische Lokalmatador Jo-Wilfried Tsonga. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Autohaus Steiger in Haslach und Wolfach. Die mit den vielen jungen Opel-Modellen und ihr Experte für LKW- und PKW-Reparaturen aller Marken. www.opelsteiger.de. Keine Staus in der Region. Blitzer haben wir noch zwischen Lahr und Heiligenzell. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht einfach krass. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of our... Oh, oh, oh, ow, oh, oh, oh.

Gut wäre mit Klopapier. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Jetzt wird's bunt. Radio Ohr, Etage 1 und die mittelbadische Presse präsentieren das erste Holy Color Open Air Festival der Ortenau. Am Samstag, 22. Juni. Musik, Farben, Menschen, Emotionen. Feiert mit beim farbenfrohsten Festival der Welt. Tickets gibt's bei der mittelbadischen Presse und auf reservix.de. Das erste Holy Color Open Air Festival der Ortenau. Mehr Info auf unserer Website. Ist nicht wahr? Das ist ein Ding! Radio an, ich glaub ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Willkommen Nachtschwärmer, wir haben Freitag. Southwest ist zum Brennt, ein Frischzopf, den macht im Radio, da macht's erst dann Spaß. Hello, wherever you are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a what, cause that's just who we are. And we are. Yeah. Seid ihr gut drauf, Leute? Say yeah! Jetzt geht's erst richtig los. Here we go! Hallo Nachtschwärmer, heute bei diesem wunderbaren Wetter. Welcome! Seid ihr gut drauf? Hit Radio Ohr, Ladies and Gentlemen. Time to start this party. Turn it on and rip the knob off. You're listening to the radio. Impact Music. Der heiße Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Tonight. ein Vergnügen, mein Lieber. Ja, 19.30 Uhr, willkommen, Nachtschwärmer. Mir geht's noch eigentlich gut, weil mein Freund und ständiger Begleiter, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, ist noch nicht hier. Aber sein Sohn, na gut. Bert, was gibt's? Ich war heute mit einer verabredet, die sie stets bereit nennen. Oh, dann hast du bestimmt Erfolg gehabt, hä? Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bandi! Keine Sorge, alles ist cool. Ja, unfassbar. Ja, super. Yeah! Ja, danke schön, Lorraine. Ja, wir haben einiges vor heute noch. Mein Freund von Two and a Half Men. Charlie Harper wird noch aktiv sein. Und Oliver Kalkofe. Also Al, du bist nicht ganz allein. Haha. Jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Jeder Ton with the youngest in charge. Yeah. Das sind die Beastie Boys, die da mit dabei sind. Mit den Spice Girls, wir rufen dauernd, Ladies! You don't like me! Aber längst kann DJ Antoine. Und hier im Duett mit David Guetta. Den ganzen Abend. Nein! Oh mein Gott, no! Den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung. Let's go! Power Radio. Ganz tief in die Kiste gegriffen. Ne? The Monkees und the Beatles. Hier ist der Freitag, hier steht Radio Ohr. Hello, this is Radio D. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who is my next one? Der Sommer ist da. Everybody salsa. You see before. Crazy, ich hol ihn mit meinem Traktor ab. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Heiße, Lichte, heiße, Lette, ich falle hoch. Mann, das ist ja der Wahnsinn. Your body is swing. Cool, yeah. I crashed my car into the bridge.

alles, was das Herz der Frau begehrt, morgen? Zum Beispiel, sexy Go-Go-Boys tanzen sich für euch heiß, exotische Männer-Strip-Show der Extraklasse, Living Tables, lebendes Männerbuffet zur Stärkung in der Nacht für die Ladies und so weiter. Alles für die Ladies. Und der extra Techno-Floor. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und zwar für alle, die vom Festival kommen. Spielen euch in den, an den Decks Dennis Green, Dick Slapped, Stuttgart, Chris Ullmann, Techno Emporium Records und Puberto, Dietrich und Ewald. Alles das morgen Abend, Einlass 22 Uhr im Codex in Aachen. Dann der neue Donnerstag. Schüler und Studenten, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr, 1 Euro Shotbar, 3 Euro Wodka Energy für 4 Euro, nein, 3 Stück Wodka Energy für 4 Euro, die ganze Nacht. Das ist der neue Donnerstag, ich komme schon ein bisschen durcheinander. Vorhinweis, Freitag, 14. Juni, Hangover, der Film, die Party at Codex. Codex Club in Aachen. Also Hangover Spezial, scheiße, es ist schon wieder passiert zum Kinostart des Hangover. Völlig durchgeknallt, Hangover Fotoshooting Aktionen mit Glatze 10 Euro Vollverzehr, mit Tattoo 5 Euro, mit Plüschgiraffe 5, mit Spielzeugauto 5 Euro. Aber 15 maximal, also 3 Stücke. Und morgen in einer Woche, die Weiber drehen wieder am Rad. Ihr wisst ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Jeden Tag freue ich mich so drauf. Denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool. Bring the old school back. That's how we do it. Yeah, yeah, yeah. And you don't stop, and you won't stop, and you don't stop. I was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the Trey Deuce and the Deuce Deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up an axe and sidekick with my sidekicks, rocking fly kicks. Honey's wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest. These niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and rocking at niggas like I was duck hunting. Coming out just me and my crew, cause all we wanna do is. And you don't stop, and you won't stop. Short you 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Rolling strong, see what the honeys is about. Moet popping, hoe popping, ain't no stopping. Big popper, I'm a bad boy. Niggas wanna front, who got your back? Niggas wanna flex, who got the gas? It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdoser. Nigga, you're scared, you're supposed to. Nigga, I toast you, put fear in your heart. Fuck up the party before it even starts. Is he drunk, over Henny and stuff? Or some brand new Vian shit, beat the damn punk. Ja, ein Party und Bullshit, eh? Hier ist der Power ins Wochenende, natürlich! Seid ihr alle party? Seid ihr alle party?

kurz nach 20 Uhr. Ich laufe mir erstmal richtig warm hier nach Schwärmer. Hey! Serving up the hottest beats in the mix. Yankees mashup on 83. Ja, das passt doch zum Sommernachtschwärmer.

Special Mädelsabend. Sexy Gogo Boys tanzen für euch. Exotische Men's Strip Show der Extraklasse. Living Tables, lebendes Männerbuffet und so weiter. Und für alle, die nach dem Festival ins Codex kommen, ist dran. Und zwar ab 23 Uhr eine Spezial Techno Floor. Da sind für euch dran Dennis Green. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dennis Green, Dick Slap, Chris Ullmann, Roberto, Dietrich und Ewald. Das ist morgen Samstag. Und dann gibt es den neuen Donnerstag übrigens nach Trimmer Nerds Gone Wild. Jeder Donnerstag im Codex Club, Schüler und Studenten, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr, 1 Euro Schuttbar und 3 Wodka Energy für 4 Euro. Dann Freitag, heute in einer Woche, Hangover, der Film, die Party im Codex. Und zwar eine Motto-Party, Hangover-Fotoshooting. Dann gibt es verschiedene Aktionen. Wer mit Glatze kommt, 10 Euro Freiverzehr. Mit Tattoo 5 Euro, mit Plüschgiraffe 5 Euro und so weiter. Ein Look-Like-Alan-Contest. Wer sich die Glatze schneiden lässt, 50 Euro. Alles klar. Codex Club in Aachen. Und Samstag, 15. Morgen in einer Woche, die Weiber drehen am Rad. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Is this? Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Da bin ich wieder. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. We'll be right back. Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Höhle Sauferei, ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer. Die Spezialisten haben es längst rausgehört. Tupac. Das auf jeden Fall. Und mit Enrique Iglesias. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Al, halt dich ein bisschen zurück, wenn du schon bei mir bist. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Das hast du doch. Komm, mach mal ein bisschen Werbung für mich, ja? Sprech mal was. Ich bin Al Bundy, gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ach nein, wir nennen doch die Hörer nicht Dumpfbacken. Nochmal. Ich bin Bundy, Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ein hoffnungsloser Fall. Aber das Wetter kommt auch gut bei dir, ha? Mann, Mann, Mann. Heute haben wir einen fröhlichen Tag. Keine Handgreiflichkeiten, keinen Streit. Also werde ich etwas tun, was ich normalerweise nicht tun würde. Was denn? Ein Deo benutzen? Ja. Geölter Wahnsinn. Maske. Genau, die doofe Witze-Ecke. Zu Hause, der Mann zieht sich aus und fragt die Frau, was tönt dich mehr an, mein hübsches Gesicht oder mein sexy Körper? Sie mustert von oben bis unten, antwortet, dein Sinn für Humor. Ja. Einen haben wir noch. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Tumor? Ja, der Tumor, der kann gutartig sein. Da, das ist ja toll. Der Tumor kann auch gutartig sein. Dankeschön, das reicht schon mal wieder, ja. Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Wir beerdigen den guten Geschmack. Der Bevölkerung stehen die Haare zu Berge. Der Horror. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Welcome back to America's Got Talent, The Results. Now, so far, Sin Dance, Alice Tan Ridley, and Michael Grimm have made it into the semifinals. There's only one spot left, and all these people in this room want it really bad. The last three acts, but before we get to that, on the stage, setting it off, one of the hottest bands in the world. The song is Hey Soul Sister, and the band is Trey. Ist das, ha? So, schauen wir mal in die Mails rein. studio@hitradio-ohr.de. Viele Grüße aus Freiburg. Wir wünschen uns das Flippers Medley. Viele Grüße an Philipp, Matthias, Jörg, Dirk, Katrin und Andreas. Oder habe ich euch was Spezielles dann nachher für die Flippers? Ja, genau. Dann haben wir hier den

Sexy Go-Go-Boys tanzen sich für euch heiß. Erotische Menstrick. Ja, wenn nicht auf. Codex Club in Aachen. So, wenn man nicht aufpasst. Erotische Menstrip-Show der Extraklasse Living Tables. Lebendes Männerbuffet zur Stärkung der Nacht. Alles für die Ladies, aber Männer können auch Einlass bekommen, ganz klar. Und dann gibt's, weil ja das Festival ist und Aachen, der Badepark nicht weit weg, extra in einem Club Spezial Techno Floor. Dennis Grün aus Stuttgart, Chris Ullmann und Roberto und Dietrich und Ewald. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in... Ihr wisst Bescheid? Der neue Donnerstag, Nerds Going Wild. Jeden Donnerstag im Codex, ganz neu. Schüler und Studenten, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Man sollte sich dementsprechend ausweisen können. 1 Euro Schüttbar und 3 Wodka Energy, 4 Euro. Dann, heute in einer Woche, Hangover. Die Party zum Film. Da gibt es verschiedene Aktionen. Zum Beispiel, wer mit Glatze kommt, 10 Euro Freiverzehr, mit Tattoo 5 Euro, mit Plüschgiraffe 5 Euro und so weiter. Aber maximal 15 Euro. Dann gibt's den Look-Like-Alan-Test. Codex Club in Aachen. Wer lässt sich für 50 Euro Freiverzehr eine Glatze schneiden? Ja, wer weiß. Hä? Ja, da sorgt das Codex dafür für eine völlig durchgeknallte Partynacht. Natürlich gibt's wieder Fotowand und so weiter. Samstag, 15. Morgen in einer Woche, die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen wieder mal am Rad. Hundert Paar Schuhe suchen neue Besitzer. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Connection complete. Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er sein. Ja, ganz allein. iRadio. iRadio. iRadio. It's summertime. Is it a what? Okay. Serving up the hottest beats in the mix. Yankees mashup volume 3. 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back.

das ist der Freitagabend. Hallo bei Hitradio. Hallo bei On Charlie 2000. Und eine Spezialität nach der anderen. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Fängt zwar an wie alle anderen Versionen, aber das war wieder mal eine ganz andere. Culture Candela war da drin, das Bo, Ludacris und so weiter. So, jetzt beziehe ich mich auf das Mail aus Freiburg, die wollen was von Flippers hören. Und da hat der Oliver Kalkofe ja was zusammengefasst. Die Flippers haben sich ja getrennt und der Olaf, der Sänger, der tourt allein weiter. Jetzt wollen wir erstmal die Hintergründe erfahren. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. absolut durchgeknallt. Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. Unzählige Tränen auf dieser letzten Flippers-Tour. Tränen der Trauer wegen der Endgültigkeit des Abschieds. Denn wie heißt es doch so schön? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber jetzt haben sie trotzdem aus Versehen Schluss gemacht. Und viele Tränen wurden daraufhin vergossen. Nicht nur bei Produzenten bizarrer Polyesterperücken und Vertretern der Haarfärbemittelindustrie, sondern auch bei den Herstellern augenkrebserzeugender Herrenbekleidung. Matt Manfred vom Menopausenhof, Onanierunfall Olaf und Bernd, das trommelnde Ferkel mit der Schädelschambehaarung. Diese drei bumsfidelen Baggerbarden nannten sich die Flippers. Und ihre erfrischend ewig gleichen Lieder über Liebe, Lust und Sextourismus werden uns wohl für immer im Gedächtnis bleiben. Leider. Schön, dass Sie uns noch einmal wiedersehen müssen. Auch wenn wir aufgehört haben und klinisch schon lange tot sind. Wir sind die Flippers. Ja, ich auch, übrigens. Ja, ja. Vor über 40 Jahren haben wir uns getroffen. Ich hatte gerade meinen Job beendet, auf einem gesunkenen Makrelendampfer als verantwortlicher Skipper. Ich kam vom Schiffsarzt und hatte ganz schlimm Tripper. Und ich saß allein zu Hause und guckte Flipper. Aber dann hat das Schicksal uns zusammengeführt. Beziehungsweise das Arbeitsamt. Naja, eigentlich die Schlachterei von meinem Vater, wo ihr dann ein Praktikum gemacht habt. So war es ja eigentlich. Was auch immer. Dort hast du uns jedenfalls singen gehört. Ja, also eher schreien, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall begannen wir dort gemeinsam zu musizieren. Diesem ganz speziellen Sound sind wir immer treu geblieben. Und Texten voller Romantik, Liebe zu sehr viel jüngeren Mädchen aus exotischen Ländern, Lebenslust und die kleinen Problemchen des Alltags. Ja, also ich fand, eigentlich ging es immer um Bumsen. Nach so vielen Jahren hieß es allerdings für jeden von uns, Abschied zu nehmen und etwas ganz Neues kennenzulernen. Zum Beispiel richtige Musik, einen dritten Akkord. Oder auch einfach mal Noten. Und ganz unter uns, nach über 40 Jahren wundervoller, ehrlicher Freundschaft, kann ich diese zwei doof grinsenden Scheißköpfe auch einfach nicht mehr sehen. Ah, das hätte ich selbst nicht schöner sagen können, du blöde Pimmelfresse. Ja, und ich hab euch um eure Kohle beschissen und all eure Frauen gefickt. Tschüss.

Hitradio Ohr Meeresrauschen ab in die Sommerverlängerung nach Pietra Ligure an der italienischen Riviera. Genießen Sie Sonne, Strand und Meer vom 20. bis zum 22. September. Fahrt im Cimbus Komfort Reisebus, Hotelübernachtungen, Partys und jede Menge Überraschungen. Ab 149 Euro inklusive Halbpension. Mit Hitradio Ohr Meeresrauschen nochmal Sonne tanken in Pietra Ligure. Wann immer sich Menschen begegnen, gibt es einen ganz besonderen Moment. Der erste Augenblick, der alles entscheidet. Sehen Sie zu, dass Sie darauf vorbereitet sind. Besseres Sehen und Aussehen mit Kontaktlinsen und Brillen von Augenoptik Kreuzpaintner. Für die einzig wahre Alternative. Für den ersten Augenblick. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr bei der Stadtmühle 1. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's ab. Eigentlich sind zwei Themen heute dran. Die Moustache-Party, also Schnurrbart-Party. Moustache ist die französische Bezeichnung für einen Schnurrbart, für alle, die es nicht wissen. Und die Abi-Party vom GWS und HLA Bühl. Bühl goes clubbing heißt mit Echo Bühl goes clubbing. So. Und dass das Ganze noch interessanter wird, jeder mit Moustache bekommt 10 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr aber nur. Jeder mit Moustache und Nerdbrille bekommt 15 Euro Freiverzehr. Alle Moustaches zählen, also große, kleine, gemalte, als Kette auf dem T-Shirt geschminkt. Einfach alles, was einen Bart hat. Da, da, hey, Codex Club in Aachen. Wow. Morgen sind auch eigentlich zwei Themen dran. Zum einen der Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Sexy Go-Go Boys tanzen für euch. Exotische Men-Strip-Show. Living Tables, lebendes Männerbuffet zur Stärkung in der Nacht. Wow! Einlass wie immer 22 Uhr. Und morgen Abend am Aachensee ist ja das Festival. Und wer da noch Lust hat, auch ins Codex zu gehen, im Techno-Floor erwartet euch Dennis Green aus Stuttgart, Chris Ullmann, Roberto, Dietrich und Ewald. Alles klar? Der neue Donnerstag im Codex. Ganz neue Schüler und Studenten. 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. 1 Euro Shotbar. 3 Euro kostet der Wodka Energy. Nee, 3 Wodka Energy kosten 4 Euro. Codex Club in Aachen. Dann kommt da heute in einer Woche Hangover, der Film, die Party. Das Thema Hangover, scheiße, es ist schon wieder passiert. Zum Kinostart des finalen Schlussaktes geht's richtig los. Es ist wieder Fotoshooting und Aktionen. Mit Glatze 10 Euro Freiverzehr, mit Tattoo 5 Euro, mit Plüschgiraffe 5 Euro. Das Codex sucht die Partyklicke Nummer 1 aus Südbaden. Poste ein Partybild von dir und deiner Clique in der Veranstaltung des Abends. Codex Club in Aachen. Look like Elan Test. Wer lässt sich für 50 Euro Freiverzehr eine Glatze schneiden? Das glaube ich vielleicht nicht, aber mal sehen. Und dann morgen in einer Woche, Samstag, 15. Juni, die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad, 100 Paar Schuhe, zum dritten Mal, super. Unter codex-club.de. Wow. Alles klar, seid ihr noch da, Nachtschwärmer? mal. Servus, grüß dich. In die Mails reinschauen, die Claudia. So, die Mädels aus Dormersheim würden sehr gerne Clouds von Angie hören. Das machen wir natürlich. Ganz liebe Grüße von Claudi, Alex, Simone, Claudia, Tina und Anja. Total durchgedreht! nächste Ecke. Mich gar nicht reinzugehen, Nachtschwimmer. Das sind die Top-Hits aus den 90er. Sash Quicksilver. Wahnsinn! Ihr erinnert euch? Ja, hoffe ich doch. Okay, die doofe Witze-Ecke. Kommen drei Freunde an einer Weide vorbei, wo sich ein Schaf im Zaun verfangen hat. Ich wollte, sagte der eine, es wäre Heidi Klum, sagt der Erste. Und ich wünsche mir, es wäre Claudia Schiffer, meint der Zweite. Der Dritte meinte, oh, mir wird es schon reichen, wenn es dunkel wäre. Ja. Er schläft mit ihr, ein One-Night-Stand. Morgens stellt er fest, dass er ihren Namen nicht mehr weiß. Sagt sie, du musst dir von meinem Geschlechtsteil nur den ersten Buchstaben wegdenken. Überlegt er, Otze? Nein, Uschi, du Dummi. Uschi! Ja! Das ist ja wieder unmöglich, ja. Unmöglich! Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren! Also jetzt reicht's. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Das ist zu viel. Papa, Böbel, genug ist genug. Ah, ist ja klasse. Oh, es reicht jetzt. Ja. Come up. Oh, so you're the man Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Das dürft ihr nicht verpassen. Das Special am Freitagabend bei Ja, dankeschön, das war für die Mädels. Clouds von Angie. Dachte mal, besucht mich doch mal bitte auf Facebook. Ja, schreibt einfach in die Suchzeile rein, Charlie 2000, ein Wort zusammen. Dann könnt ihr hier anklicken, gefällt mir oder so. Ich bin aber auch bei WKW, wer kennt wen? Und die Sendungen gibt's nachträglich runterzuladen unter www.charlie2000.de.

Living Tablets neben das Männerbuffet zur Stärkung in der Nacht. Da kann man zugreifen. Ja. Ey. Dann das zweite Thema. Weil ja morgen das Festival am Ahasee ist, und das ist ja nicht weit weg vom Codex, gibt es im zweiten Floor Techno-Spezial. An den Decks Dennis Green, Stuttgart, Chris Ullmann, Roberto, Dietrich und Ewald. Ja, super. Dann ist ja der neue Donnerstag im Codex Schüler und Studenten 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. 1 Euro Schüttbar und 3 Wodka Energizer für 4 Euro. Dann heute in einer Woche Hangover. Codex Club in Aachen. Die Party zum Film. Nach dem Motto Scheiße, es ist schon wieder passiert. Ja, genau. Das Codex sorgt für eine völlig durchgeknallte Partynacht. Es gibt spezielle Aktionen. Wer mit Glatze kommt, 10 Euro Freiverzehr, mit Tattoo 5, mit Plüschgiraffe 5. Maximal nur 3 Stück. Ja, 15 Euro Freiverzehr maximal. Look like Erlerntest. Wer lässt sich für 50 Euro eine Glatze schneiden? Das will ich sehen. Codex Club in Aachen. Dann morgen in einer Woche die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. 100 Paar Schuhe suchen einen neuen Besitzer. Es gibt die brandaktuelle Kollektion von Buffalo und Blank gratis. Dreh am Rad und schrei mit Glück. Ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Hey! Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Bomben-Sound hier. Auf jeden Fall voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Der coolste Sack auf dem Planeten. Das ist Charlie. Wer ist denn die Schabracke? Wie kommt der hierher? Deine Ausstrahlung wie eine Pressspanplatte. Na klar doch. Einen schönen Tag noch. Freitag. Leider geil. Fade to the darkness all the way. It's always a good job. Unless you wanna show. Yeah. You don't have. Say your body to the night. I'm wide awake. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자. Roxanne, you set me free. cause I'm trust in my self-righteous suicide. Show it. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. When angels deserve to die. Gangnam Style. Yeah. Up, up, up, up, up, up, up, Gangnam Style. One less upon it for you. Up, up, Gangnam Style. Up, up, up, up, up, up, up, Gangnam Style. One less upon it for you. Hey man, stop that. Drop a hat in the club. That nigga on drugs. Get more respect in LA than you do. You pull step back. Get out. All these niggas saying I brought that back. I'm a fresh ass nigga. Bitches know I'm the shit. 25 for the job. I brought the step back. Get the fuck, shut the fuck up. Das ist der Power ins Wochenende. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Was geht denn hier ab? Welcome to the church of what's happening now. This is a journey into sound. Der richtige Tag für ein geiles Programm. Pump up the bass! Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Attention. Attention. Attention. 10, 9, 8, 7. Jetzt machen wir ein kleines 80er Spezial. 5, 4, 3, 2. Stop! Stop! Yeah. 22:07, hallo Nachtschwärmer. Oh, mein Schuhverkäufer, er ist weg. Bier holen, bin ich ja froh. Da komme ich endlich mit seiner Tochter mal zusammen. zusammen, oder? Was meint ihr? Probier es mal, hä? Ich heiße übrigens Kelly. Ja, Kelly. Die blonde Kelly. Ah, was machen wir jetzt? Jetzt ist mein Vater weg, du kannst ruhig ein bisschen näher rücken. Das sagst du mir keine zweimal. Oh shit, er kommt zurück, er sieht uns. Was machen wir jetzt? Hast du versucht, irgendwas zu zählen? Wie die Sekunden, die dir zum Leben bleiben. Ich komm nicht an sie ran, der passt auf. Gib's zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Ja.

exotische Mainstrip-Shows. Living Tables, lebendes Männerbuffet zur Stärkung in der Nacht. Aha, da kann man von essen. Ja, super. Und dann, weil ja am Samstagmorgen das Festival ist, im zweiten Club ist Techno-Party mit Dennis Green, DJs, Dick Flap, Chris Ullmann, Toberto. Ja, wow. Und dann ist ja noch der neue Donnerstag, Nerds Gone Wild. Jeden Donnerstag im Codex, Schüler und Studenten, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. 1 Euro Shotbar und 3 Wodka Energizer, 4 Euro. Und dann kommt heute in einer Woche der Freitag. Hangover! Codex Club in Aachen. Zum Film, die absolut wahnsinnige Party. Das Codex sorgt dafür für eine völlig durchgeknallte Partynacht. Fotoshooting natürlich ganz klar und Aktionen wie mit Glatze 10 Euro Freiverzehr, mit Tattoo 5, mit Plüschgiraffe 5 Euro Freiverzehr. Und wer sich eine Glatze rasieren lässt, 50 Euro Freiverzehr. Ja, okay. Dann werden auch morgen in einer Woche, 15. Juni, die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. Alles klaro. Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schumpfes ist abgelassen. Der Actionvater. Wherever you are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a what, 'cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids, them crazy kids. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids. We are the crazy people. I see you in the club showing, catch the love thing, tripping on them that be hating, catch a dub, chucking deuces. Y'all hating's useless, it's such a nuisance. Y'all chickens keep your deuces and keep your dollars, keep your loot. I'm fresher than that Gucci, them boys they want my coochie. I say no, I'm no coochie. Yo, homegirl hating, I say who she? Kesha, don't give two whats. I came to start the rock thugs and you wanna party with us. So be crazy, crazy. Wherever you are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a what, 'cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids, them crazy kids. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids. We are the crazy people. I'm buzzing off these bubbles, sipping in our guzzle. I'm the new that says mazel tov, I bring the trouble. If they don't have no alcohol, then I'm gonna smuggle some rosé and chandon. Drink till I see double. She put boobies in my face and now I'm really seeing doubles. I took her to my place to blast off like a shuttle. Wait, kissing while we talking, so I'm speaking with a mumble. Let me get really good, let me do it good. Wherever you are you dancing on the dance floor, drinking by the bar? Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a what, 'cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids, them crazy kids. And we are, we are, we are, we are, we are the crazy kids. We are the, this is all. We got in there. Flashdance-Spezial, hä? Wo ist mein Schuhver? Schuhverkäufer? Ist jeder da drüben in einem anderen Studio? Was machst du da drüben? Möpse, ich sehe Möpse. Komm sofort darüber, wo ist die Vergnügungsabteilung? Das kann einem nur dir passieren, ne? Ich verkaufe ja auch Damenschuhe. Genau. Ja. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Radio O, dein Sender. Das hört man auch nicht alle Tage, eh? Die Purple und Bee Gees zusammen, gemeinsam. Hey, Jetzt hören wir uns mal bei meinen Freunden bei Two and a Half Men, bei Alan und Charlie Harper mal rein. Ist das dein Ernst? Du hast eine heiße 22-Jährige und betrügst sie schon? Ja. Oh Mann, ich bin so stolz auf dich. Was? Du scharfer Hund, mein Bruder ist ein scharfer. Komm her, du scharfer Hund, wir heulen zusammen. Jetzt hör schon auf zu heulen und lass mich erklären. Da gibt's nichts zu erklären. Du schläfst zur gleichen Zeit mit zwei Frauen. Du bist einfach ein scharfer Hund. Au! Nein, ich hab mit der anderen Frau nicht geschlafen. Au! Die Frau ist Jakes Lehrerin. Au! Wir haben nur geredet. Au! Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir haben so vieles gemeinsam. Sie ist selbst geschieden, sie hat einen Sohn in Jakes Alter, sie liest viel, geht gern ins Theater. Ja, aber du schläfst nicht mit ihr? Ich hab doch Candy, warum sollte ich? Keine Ahnung, weil du es kannst. So eine Beziehung ist das doch nicht, es ist mehr intellektuell. Dann geht ihr eben ins Museum, seht euch eine Ausstellung an und du besorgst es ihr im Damenklo. Du weißt nicht, worum es geht. Nein, du weißt nicht, worum es geht. Wenn du nicht mit ihr schläfst, gehst du auch nicht fremd. Und warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Ganz einfach, du bist ein Idiot. Ständig suchst du dir diese kaputten, bedürftigen Bräute aus. Du hast recht. Vielleicht habe ich einfach unbewusst die Hoffnung, dass sie mich lieben, wenn ich sie rette. Ja, vielleicht. Oder unbewusst ist dir auch klar, dass jede Frau mit Selbstachtung dich nur nehmen würde, wenn sie dich auf einer Schnitzeljagd findet. Ladies and Gentlemen, hier am Strand und an euren Radios. Everybody just have a good time. Everybody just Das möchte ich dann freinahe mit Armin van Buuren. 22:39 Uhr. Der Power steigt hier. Vielen Dank auch an den Matthias aus Rheinau. Rheinau Freistädt. Er grüßt alle Nachtschwärmer im weiten Radioland. Danke. Frankie goes to Hollywood und ein paar andere. Jetzt ist wieder Zeit. Hey. Werbung. Beinhart. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Dranbleiben, die pure Lebensfreude. Ein Hammer nach dem anderen. Es ist ein Rausch voller Glückseligkeit. Keine Angst, keine Gefahr und keine Vernunft kann ihn beenden. Toilet, Music, Shit. Off the Shit. Off the Shit.

Alles morgen Abend im Codex in Aachen. Und heute in einer Woche. Hangover. Hangover Party. Der wahnsinnige Hangover Party-Stil wird ausgepackt. Das Codex sorgt dafür eine völlig durchgeknallte Partynacht. Es gibt Aktionen wie wer mit Glatze kommt, 10 Euro Fallverzehr, mit Tattoo 5, mit Plüschgiraffe 5 und so weiter. Schaut auf die Internetseite. Und eine Woche später, morgen in einer Woche besser gesagt, die Weiber drehen am Rad, die Weiber drehen wieder mal am Rad. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Oh, nachts hören wir, meine Endrunde ist schon dran. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, die Show ist vorbei. Noch lange nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ. Jetzt drehen wir nochmal richtig auf, okay? Desto-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke. How low can you go? Ihr müden Säcke. Überraschung! Das ist Charlie. Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! So never mind what you gonna do. Here I come the way you go. I'll never find what I'm looking for. Here I done nothing no more to tell. Absolute Spitze, Anne Lee Gala und Keisha. Diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, ich hab zu wohl, ausgebucht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Das sieht's aus, Tür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch, hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Sea-Tanz, alle, die niemals schließt, kommt ein kleiner Fies. Greenpeace, du bist breit, wie es süß und heiß, hier der Laden fliegt, ihr seid hier im Paradies. Der Barmann hat tausend Arme, wie der Geist bei Aladdin, wir feiern keiner Baum, hier bist du auf der Bahre, liegst hier. Yeah. Schwimmerpool, paar Bahnen, wie wär's, der Garten hat Bahama, wie schwer, alle Mannen im Bananenfieber, alle baden im Champagner. Yeah. Mir bleibt nur noch übrig, alle ein schönes Wochenende zu wünschen. Bis kommenden Freitag Nacht, Schwärmer. Ja, Erl hat auch noch eine Weisheit abzugeben. Erl, was gibt's? Die Bandymänner waren immer für eines bekannt: den Sexdrang eines Furunkels? Das ist der Schluss von der Welt Charlie 2000. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Mit Radio Ohr, einfach näher dran. Power Radio. It's time you fight. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. Oh, danke schön, Al. Wir verabschieden uns. Komm, sag auch was. Genau, gute Nacht. Gute Nacht. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Er muss immer das letzte Wort haben, ne? Die Show ist damit zu Ende. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Der US-Geheimdienst greift laut Medienberichten massenhaft Informationen von großen Internetdiensten ab, wie etwa Google, Facebook oder Microsoft. Geheimdienstkoordinator Clapper räumte ein, dass Daten gesammelt werden, ohne aber das Ausmaß zu definieren. Präsident Obama verteidigte das Überwachungsprogramm als Teil der Terrorbekämpfung. Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Nutzer betroffen sind. Das Hochwasser hält die Menschen an Elbe und Donau nach wie vor in Atem. Der höchste Punkt der gewaltigen Flutwelle der Elbe bewegt sich derzeit auf Sachsen-Anhalt zu. In Magdeburg überschritt der Pegelstand heute die 7-Meter-Marke. Zu den Hilfsmaßnahmen sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff im ZDF. Wir haben als Land selbst 20 Millionen Euro Soforthilfe gewährt. Das kommt nochmal auf die 20 Millionen, die dann vom Bund kommen, drauf. Damit können wir erstmal in den nächsten Tagen arbeiten. Aber wir wissen, das reicht bei weitem nicht. In der Mitteldeutschen Zeitung forderte Haseloff Zusammenhalt unter allen Bundesländern und dem Bund und regte einen nationalen Wiederaufbaupakt an. Deutschland schiebt Doping im Sport einen zusätzlichen Riegel vor. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, das bereits den Erwerb von Dopingmitteln verbietet. Bislang war lediglich der Besitz strafbar. Warum das so ist, wird am besten an einem Beispiel deutlich. Angenommen, der Sportler bestellt sich Dopingmittel im Ausland und der Zoll fängt das Paket ab. Eine Strafe musste der Besteller bis